Lektion 8, Übung 3. Wann hast du Zeit für die Testvorbereitung? Ich kann schon um 9:45. Und wann kannst du? Ich kann um 10:55. Ich muss vorher noch zur Post. Und wann kann Nina? Nina sagt, sie kann erst um 11. Sie muss vorher noch zum Chef. Also dann um 11.